Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge 44. Tief im Osten, wo der Nano verglüht, find man Dosen, die es gar nicht gibt. Tief im Osten, tief im Osten. Ja, eine Brauerei-Esse verschwindet und es gibt eine Überraschung in luftiger Höhe. So twitterte es Eigengott, der diese Nachricht von Tag 24 hat. Dresden. In Dresden gibt's ein Hofbräuhaus. Das ist allerdings schon lange Geschichte. Und jetzt sollte der Schornstein verschwinden, als letzter Teil der ehemaligen Großbrauerei. Lang schon wurde um den Schornstein abgesperrt, weil immer wieder kleine Steine runtergefallen sind, sagt ein Industriekletterer. Und der sollte das Ding Reihe für Reihe abtragen. Und als er oben war, fand er einen Geocache. Er sagte, Zitat aus der Zeitung, Tag 24, da sind Verrückte die rostige Leiter raufgeklettert und haben an einem Band im Inneren einen Geocache gehangen. Knaller, oder? Natürlich nicht. Und ich gehe davon aus, dass die Reviewer wieder von nichts wussten. Wie immer, wenn es sich um Lost Places handelt, für die man eine Erlaubnis braucht, die man nicht hat. Oder vielleicht doch, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, wenn es da eine Absperrung gab. Eine Erlaubnis brauchen TJ und Jack natürlich nicht in diesem Paralleluniversum im Jahre 2022 auf ihrem Weg zum Mariannengraben. Hören wir mal rein. Na endlich, das wurde aber auch Tiet. Dann will ich mal nicht so sein und im TJ eine tote Tante brauen. Ganz nach Art des Kutters. Damit ihm warm wird. Der muss nämlich ordentlich durchgefroren sein, obwohl, so dick wie der ist, müsste der eigentlich gut isoliert sein. Egal. Vorausgesetzt, es ist nur Milch da. Milch ist immer so ein Problem. Auf so einer Reise kannst du zwar überall versuchen, Milch zu kriegen, aber auf den Inseln haben die meist nur Ziegen und Schafe. Dementsprechend lecker ist das. Die Kakao aus Schafsmilch kann man trinken, müssen wir aber nicht. Tja. Mist. Haben wir auch nicht mehr. Aber da müsste noch irgendwo Dosenmilch sein. Dosenmilch. Seit über 100 Jahren bewährt, wenn es um Haltbarkeit geht. Als die erfunden wurde, wäre ja undenkbar gewesen, daraus eine tote Tante zu machen. Viel zu süß. Man hat Milch eingedampft, also das Wasser rausgezogen und dann ganz viel Zucker reingetan. Zucker macht nämlich haltbar, das kennt man vom Einkochen. Dann hatte die so 10% Fett und war extrem süß. Die kann man heute noch so kaufen und zum Beispiel zum Backen brauchen. Zum Glück gibt's die mittlerweile aber auch ohne Zucker mit nur 7% Fett. Und da kommen wir der Sache näher, wenn davon noch was da ist. Ah, guck, zwei Dosen sind noch da. Eine für den Kakao und eine für die Sahne. Problem 1 gelöst. Was fehlt noch? Schokolade. Ah, hier. Was haben wir denn? Traubennuss? Nee. Marzipan? Auch nicht. Kuhflecken? Zur Not. Hat er denn kein Zartbitter? Nee, hat er nicht. Dann die Kuhflecken. Das spart Milch. nur noch rum. Captain Jack auf der Totentantekiste, johoho. Und ne Buddel voll rum, da ist sie ja. Jo. Milch, Schokolade, Sahne und Rum. Da sollte was zu machen sein. Top. Schokolade rein. Und schmelzen. Kondensmilch dazu. Aber wie mache ich denn die Sahne? So ohne Sahne, Steif und Mixer. Der TJ hat doch Werkzeug. Da ist bestimmt eine Bohrmaschine bei. Und mit der Bohrmaschine und dem Schneebesen sollte das doch klappen. Ich hol die mal eben. Bis gleich. Der TJ kommt ja auf dem Weg zur Arbeit und zurück an einem Geocache vorbei, der direkt an der Straße liegt. Es ist auch so ein kleiner Lost Place. Ja, eigentlich ist es ein ehemaliges Stollenmundloch, was verschüttet ist. Und da in der Nähe hat ein Cacher halt eine Dose versteckt. So, dieser Cache, beziehungsweise dieser Lost Place hinter einem kleinen Zäunchen, liegt direkt an einer Nebenstraße, die aber nicht in einer geschlossenen Ortschaft liegt. Also es ist quasi eine Landstraße. Und mit Parken auf Landstraßen ist das ja so eine Sache. Der TJ fuhr jetzt da vorbei, steht ein Auto auf der Straße, direkt drauf, und die Straße ist halt sehr schmal und stellenweise auch durch die Kurven ein bisschen unübersichtlich, und gerne wird da auch mal schnell gefahren von den Leuten, die diese Straße nutzen. Hinzu kommt, dass dort in letzter Zeit sehr viel Holz abtransportiert wird. Das bedeutet, da stehen auch öfter LKWs mit Containern herum, die dort auch beladen werden. Das Auto stand auf jeden Fall auf der Straße, zwei Gestalten hingen im Hang und einer hatte wohl auch gerade die Dose gefunden. TJ musste dran vorbeifahren an dem Auto und fast wäre ihm dann auch einer frontal reingeknallt, der dann von vorne kam mit relativ hoher Geschwindigkeit. Das Traurige an der Sache ist, dass es einen Waldweg gibt und eine längere Gerade, wo das Auto eigentlich gar nicht gestört hätte. Geocacher. Parken, wo sie wollen, wann sie wollen. Denn jeder überflüssige Schritt kostet Zeit und ist dann möglicherweise ein Schritt zu viel. Manche Dinge ändern sich nie. Was sich möglicherweise ändern könnte, ist das Verhältnis zwischen Jack und TJ, sofern Jack es schafft, diese tote Tante herzustellen. Mittlerweile sollte er die Bohrmaschine gefunden haben, sofern da eine ist, horchen wir also in die Kombüse. So, da ist das gute Stück. Akku ist auch noch voll und der Schneebesen. Der Schneebesen. Jo. Na? Jo. Passt ins Futter. Perfekt. Dann kann's ja losgehen. So. Ja, ist ja ganz passabel geworden, die Sahne. Und die Schokolade ist auch schon weich. Dann will ich mal gucken, wie weit der TJ ist. Die Tante soll ja tot sein, aber nicht kalt und ohne Milchhaut. Ah, abgelegt hat er gerade. Dann soll das ja passen. Also, die Milch in die Schokolade schütten. Nochmal die gleiche Menge Wasser dazu. Dann sollte das wie aus normaler Vollmilch schmecken. Konsistenz ist egal, weil wegen des Rums. So. Rein in den Becher. Und rum dazu. Ach, kann ruhig für einen Groschen mehr sein. So, und Sahne drauf. Sieht nach einem ganz amtlichen Versuch aus. Dann wollen wir den TJ mal an Bord holen. Kick mal, wir haben Besuch. Die tote Tante ist da. Was? Wie tote Tante? Na, ich hab dir eine amtliche tote Tante gebraut. Trink die, bevor die kalt ist. Ui, die ist gut. Wie hast du die so hingekriegt? Das könnte ich dir sagen, aber dann müsste ich dich Kiel holen und an die Haie verfüttern. Wenn ich so recht bedenke, eigentlich keine schlechte Idee. Wenn ich das dann filme, krieg ich bestimmt eine Rezension vom Haie-Alarm-Podcast. Danke. Ist ein altes Familienrezept. Absolut geheim und nur aus ausgewählten Zutaten, die ich extra für eine solche Gelegenheit aufgehoben habe. Menschen in Seenot muss man ja retten können. Oder eben dich. Boah, das wärmt. Jetzt mal Klartext. Hast du gefunden, was du suchst? Ja. Beziehungsweise vielleicht. Ich bin ja mit dem Schlauchboot los und an der Insel dann ins Wasser gefallen. Dabei ist mir dann alles so ziemlich nass geworden und was ich aber nicht... Ja, und dann hat er mir die ganze Geschichte in epischer Breite mit vom Hölzchen auf Stöckchen erzählt. Ihr kennt das. Dabei hat er die tote Tante gelobt, wenn der wüsste. Und entwerum später ist er dann in seine Koje. Am nächsten Morgen kam er erst spät an Deck. Das Wetter hatte aufgeklärt und nix erinnerte mehr an den Nebel. TJ erzählte wirres Zeug von Piraten, das er geträumt hatte. Den Vormittag verbrachte er anschließend damit, seine Skizzen ins Reine zu zeichnen. Als er damit fertig war, hat er Seekarten gewälzt und angeblich kam ihm dabei die Erleuchtung. Im Endeffekt müssten wir ja nur Captain Jacks Gegenkurs nehmen und würden dann zwangsläufig auf seinen Schatz laufen. Da gäb's gar kein Vertun. Zudem würde ein Detail seiner Skizze ganz sicher die Beringinsel abbilden. Und dieser halb und deswegen müssen wir nun geradewegs dahin. Die Beringinsel gehört zu Russland und ist die größte der zwei Hauptinseln der Inselgruppe der Kommandeursinseln. Wikipedia schreibt dazu, die Kommandeursinseln wurden 1741 von Vitus Bering im Zuge der zweiten Kamtschatka-Expedition mit den zwei Schiffen St. Paul und St. Peter entdeckt. Auf dem Rückweg von Alaska nach Kamtschatka geriet die St. Peter in einen schweren Sturm und strandete an der Küste der Awatscha-Insel, die später zu seinen Ehren in Beringinsel umbenannt wurde. Aufgrund immer schlechter werdenden Wetters war Bering mit seiner Mannschaft gezwungen, auf dieser Insel zu überwintern. Am 19. Dezember 1741 starb Vitus Bering dort vermutlich an Entkräftung und Kälte. 18 weitere Besatzungsmitglieder überlebten diese Überwinterung ebenfalls nicht. Vermutlich. Jojo, da hat wieder einer was geschrieben, aber keine Ahnung gehabt. Denn im Tagebuch des Herrn Steller, bezüglich seiner Seereise aus dem Petri-Pauls-Hafen in Kamtschatka bis an die westlichen Küsten von Amerika und seiner Begebenheiten auf der Rückreise, ist jene zweite Kamtschatka-Expedition gut beschrieben und dort steht zum Tode Berings: So kam er fast vor Hunger, Durst, Kälte, Ungemach und Betrübnis um. Und der ödematöse Geschwulst der Füße, den er schon längst von einem gestopften Tertianfieber hatte, wurde durch die Kälte vermehrt und in den Leib und in die Brust getrieben. Endlich aber seinem Leben durch den im Unterleibe entstandenen Brand am 8. Dezember 2 Stunden vor Tage ein Ende gemacht. Das heißt, am 8. Dezember um 22 Uhr verstarb Vitus Bering. Das gescannte und archivierte Buch ist für den interessierten Leser, der danach sucht, übrigens auf Archive.org zu finden und birgt vielleicht das eine oder andere Geheimnis. Als ich das las, stellte sich die Frage, was denn dieses Tertianfieber sei. In der Literatur des 20. Jahrhunderts wurde ich diesbezüglich nicht fündig. Sehr wohl aber in einem Lexikon aus dem Jahre 1841, welches Tertianfieber als ein intermittierendes oder aussetzendes Wechselfieber erklärt, welches aus einer Reihe von allen 48 Stunden eintretenden Fieberanfällen besteht. Diese beginnen mit Mattigkeit, Ziehen und Frösteln im Rückgrat, gefolgt von Frieren, während welchem die Finger absterben, Nägel und Lippen blau werden, die Kranken beständig zittern und mit den Zähnen klappern. Heftiger Durst, Übelkeit und Erbrechen, Angst, kurzer Atem und andere Beschwerden wie Verstopfung sind mitunter Begleiter dieses Zustands, der mit mehr und weniger Heftigkeit zwischen 30 Minuten und 6 Stunden anhält, um anschließend in mehr oder weniger starke Hitze überzugehen. Diese hält bei gesteigertem Durst, glühend rotem Gesicht, Kopfschmerz, zuweilen Irrereden, selten über 2 Stunden an und endet gewöhnlich mit allgemeiner, reichlicher Absonderung eines warmen, säuerlich riechenden Schweißes. Der Kranke verfällt in Schlaf. Wenn er erwacht, geht's ihm gut und er ist fieberfrei, was er auch bis zum nächsten Anfall bleibt. Während dieser fieberfreien Zeit kann er in der Regel seinen Geschäften nachgehen, fühlt sich jedoch matter als sonst und bekommt allmählich eine schmutzig bleiche bzw. gelbliche Gesichtsfarbe. Alles in allem nicht sehr erstrebenswert. Aber wir sind ja mit dem Krabbenkutter unterwegs und nicht mit dem Windjammer. Darum werden wir so einfach nicht auf einer Insel verwesen. In der letzten Episode sprachen wir darüber, dass TJ seine Caches warten wollte. Aus Zeitgründen haben wir das aufgeschoben. Naja, und weil er irgendwie auch nicht konnte. Heute hat er das nachgeschoben und wir haben jetzt ein Audio-File. Wer also den dicken alten Mann beim Cache-Warten hören möchte, der kommt jetzt voll auf seine keuchenden Kosten. Jetzt kann man mich wieder hecheln hören, das ist schön. Ihr habt's doch so gewollt. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus, guck mal. Sagt das Navi. Ist ja Wartungsrunde heute, ne? Muss man mal gucken. Ach du. Ja, das ist nicht so doll. Das wird Ärger geben. Das wird wohl ohne Reviewer nicht abgehen können. Aber man hat ja kaum eine andere Möglichkeit. Wie? Mu? Kann ja jede kommen. Wir gehen auch nachher hier nochmal wieder zurück. Gehe ich von aus. Okay. Lass mal erstmal woanders hingehen. Vielleicht finden wir noch eine andere Stelle. Da läuft ein Eichhörnchen. Ha! Ich habe aber nicht versucht, es aufzunehmen. Das machen andere besser, beziehungsweise scheitern dran. Ja, ich weiß ja nicht, ob der Jack... Da läuft noch eins, guck. Hier, direkt. Da am Baum. Wie süß. Schön. Kommt auf uns zu. Ist ja der Hammer. Keine 4 Meter von uns weg. Da bleibt man am besten stillstehen und guckt sich das an. Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß ja nicht, ob der Jack seine Filmkritik vorher oder nachher macht. Das heißt, ob er mich jetzt überhaupt reinschneidet, vor oder nach der Filmkritik. So, und deshalb nehme ich jetzt vielleicht was vorweg oder auch nicht. Aber ihr werdet die Anspielung schon verstehen. Ja, es windet, das wird sich natürlich auf der Aufnahme super anhören. Als wäre ich hier im Megasturm. So fühlt es sich auch an. Ich habe dummerweise nur ein T-Shirt und eine dünne Jacke. Und dann hat es hier irgendwie 6 Grad und durch den Wind gefühlte 4. Ich bin unbegeistert. Aber man wird ja nicht krank durch Kälte, sondern außer vielleicht auf der Beringinsel. Aber hier in den Breiten nicht so sehr, sondern durch Bakterien oder Viren. Ach du Hallo? Hier war ich ja auch länger nicht mehr. Hier war mal Wald. Ja, so ein bisschen. Also es war hier zumindest zugewachsen. Aber jetzt ist ja hier Katastrophe. Muss mal eben gucken. Es gibt ja hier nur wenige Stationen, wo wirklich echte suchbare Sachen sein sollen. Und tja, suchen, suchen und studier. Das gute Stück, es ist noch hier. Fein. Also, die Station ist da. Muss ich nur das Final umlegen. So sieht's aus. Ja, eigentlich können wir, also da oben, das ist Einschlagfläche, ne? Da, wo das Final liegt, das können wir vergessen. Wir können jetzt hier noch ein Stück weitergehen und mal sehen, aber ich denke, das gibt keinen. Da werden wir wohl verlegen müssen, aber richtig. Aber ob die das mitmachen? Hammer. Moin. Bitte? Gut, dass ich heute nicht laufen wollte. Ja. Das ist ja hier mega Baustelle, ey. Guck dir das mal an. Ich würde ja gern ein Foto machen, aber das ist natürlich mit der Aufnahme blöd. Kommt da doch noch mit klar. Na dann. Tja. Ja, es ist eine andere App als die, die ich sonst nehme. Weil die App, die ich sonst habe, ist auf 10 Minuten begrenzt. Oder ich müsste mir die Pro-Version kaufen, um länger aufzunehmen. Aber bin ich ja wieder zu geizig. Ihr kennt mich. Boah, ich bin so grottengeizig. Und was würde es bringen? Außer Wind hört ihr ja sowieso nichts. Und und Jacken rascheln. So, das ist das Wort. Ja, ich habe Wortfindungsstörungen. Früher hatte ich die auch schon. Es fing irgendwie so mit 40 an. Ich glaube, so ziemlich jeder hat ab 40 Wortfindungsstörungen. Ist auch kein Problem, wenn du es einmal so, vielleicht einmal in der Woche ein Wort nicht präsent hast, was du dann gerade suchst. Bei mir war es damals Neopren. Ich wollte einem erzählen, dass ich da so eine Tasche für mein GPS habe aus, ja genau, ich kam nicht auf das Wort. Ich dachte immer an Taucheranzug und an alles Mögliche und erklärte es dann auch in der Weise so, das Zeug aus dem Taucheranzug gesehen, bla bla bla. Aber ich kam nicht auf Neopren. Das war so mein Erstkontakt mit Wortfindungsstörungen. Wie gesagt, wenn das einmal in der Woche ist, dass man so ein Wort nicht hat, da gewöhnt man sich dran. Wenn du aber 5-mal am Tag ein Wort nicht hast, dann fängst du langsam an, dir Gedanken zu machen. Und genau das musste ich dann auch, mir Gedanken machen. Ist jetzt wieder besser geworden, aber leider, leider, leider ist es immer noch mehr als früher. So, längere Pausen schneide ich raus, deswegen kommt das hier in der Atmo vielleicht auch mal zu Sprüngen. Mal mehr, mal weniger Wind. Aber ich will euch ja nicht zu sehr langweilen. Hier auf dem Weg. So, da hinten joggt was. Man könnte ja möglicherweise und so. Ich habe eine Idee. Kommen Sie mal mit, gute Frau. Die Holde kommt mit. Ich könnte euch ja jetzt erzählen, wer Zweiraumbulli ist. Aber das wisst ihr ja sicher schon, weil ihr habt ja fleißig, ganz fleißig bei denen auf der Seite geguckt, Puzzlestücke zusammengesetzt und vielleicht sogar auf Twitter gelesen, was ist. Nur der Jack, der wird das gleich ganz groß in seinem Radio KAD Podcast breittreten. Deswegen möchte ich es jetzt nicht vorwegnehmen. Obwohl es eigentlich Unsinn ist, etwas vorwegzunehmen, was eh jeder weiß. Aber Mann, wie sieht das hier aus? Ist der Hammer. Die Holde macht jetzt, schickst du mir das Foto gleich, von einer Dickung. Es ist quasi eine Neupflanzung in herrlichem Grün. Und das war da, wo wir irgendwann, als ich den Kaschier mit Bekannten gemacht habe, ich glaube mit, war Marebi und Donnerlotte? Ja. Mit Marebi und Donnerlotte. Da kann ich, nochmal dein Handy haben, bitte, danke. Mit Marebi und Donnerlotte. Und dann war hier just ein Wildschwein, was wir nicht fotografiert haben, aber es war also eine Bache mit Frischlingen. Ich glaube, ich erzählte da mal von. Hier werden wir selbstverständlich keine Dose hinlegen, weil wegen der jagdlichen Einrichtung und dem Salzleckstein im Hintergrund. Ich glaube, wir werden das einstellen als Foto. Ich stelle fest, wir haben hier eine Wildruhezone. Bitte nicht betreten. Kannst du auch fotografieren, bitte, ja. Mit dem Weg da, so in Breit. Wir haben hier eine Wildruhezone. Bitte nicht betreten. Und das ist halt dahingehend ein Problem. Ich komme nicht an mein Final, weil ich müsste entweder hier durch die Wildruhezone oder in die Holzeinschlagsfläche, die noch total voll ist. Das geht also so nicht. Insofern Pech gehabt. Ich werde verlegen müssen. Es nützt alles nichts. Ist doch zum Kotzen. Aber ist halt so. Wie ich das erklärt kriege, weiß keine Sau. Aber es gibt noch genug Alternativen, wo man ein Döschen hinlegen kann. Und ich wähle jetzt einfach mal diese da. Ich denke mal, das machen die Reviewer mit. Hoffe ich. Was haben wir denn hier? Ah, müsste passen. Gerade so, da oben liegt noch eine Dose. Hier ist die Himmelsleiter oberhalb. Ich glaube, wir haben ein Problem, denn, lass mich kurz überlegen, müsste klappen. Lass mal noch ein paar Meter in die andere Richtung gehen. Das sind 170 von hier. Vielleicht können wir das noch ein bisschen, 180, ein bisschen breiter treten. Aber hier ist das schon wieder zu einsichtig, weißt du? Das ist leider... Ja, mein Gott. Ist es eben so. Hä? Ja, genau. Wie oft wird der gefunden? Den sucht doch keiner. Den sucht doch keine Sau. Genau. Den da, der sieht doch sehr vielversprechend aus. Dann nehmen wir den. Sie reicht mir den Paddling. Das ist schön. Gehe ich denn jetzt her? Am besten hier. Weg frei, Spaß dabei. Ah ja. Ich bin das nicht mehr gewöhnt, hier durchs Geäst zu krabbeln. Ah, alter, dicker Mann. Unglaublich. So. Handschuhe. Ich werde jetzt sowas wie einen Hasengrill machen, damit das auch auffällt. Weil ohne Hasengrill findet das hier keiner. Genau, wir basteln uns einen Hasengrill. Wie schön. Ja. auffällig genug. Aha, der nimmt ja gnadenlos auf. Das ist schön. Sollten wir vielleicht noch ein paar Koordinaten aufnehmen? Eure Viewer sind immer unbegeistert, wenn sie keine vernünftigen Koordinaten kriegen und die Sucher nachher auch. Wie ging denn das noch? Ich war so lange nicht mehr. Moment. Position mitteln. Das könnte es sein. Ich habe keine Ahnung. Wegpunkt erstellen. Ah, siehst du? Geht dann noch. Hinlegen. Warten. Bin ich mal gespannt, wie es hier ist. Willkommen in Zeckenhausen oder was? Ist schön hier, lauter Birken. Und das Tolle ist, das sind alles potenzielle Maibäume. Und dieses Jahr war nicht viel mit Maibaumsätzen. Genauso wie das letzte. Hat ja auch was. Das ist der einzige Vorteil der Pandemie, wenn man es überhaupt Vorteil nennen darf. Aber es hat eine Menge Bäume gespart. So, 100%, das speichern wir jetzt noch. Und dann haben wir das auch. Fertig. Na gut, dann wollen wir das jetzt irgendwann gleich den Reviewern meines Vertrauens übermitteln. Und dann schauen wir mal, ob sie nicken oder sagen, nee, Dicker, das musst du nochmal neu machen. So geht das nicht. Ah, was hier ein... Oh, meine Fresse. Gestrüpp. Ich bin total bequem geworden. Früher bin ich ja gar noch durch den Gestrüpp gelaufen. Oder jetzt? Nö. Doof. Bestimmt Zecken und irgendwas anderes und Baumläuse, was weiß denn ich. Na gut. Ja, also eigentlich Cash gewartet und ich mache jetzt gleich mal aus und dann wieder an, wenn wir den Cash der Holden angehen. Weil jetzt kommt das sonntagliche Schrittieren. Und da wissen wir ja genau, wo er hinkommt. Nämlich da, wo der alte Petwing weg ist. Bis später. So. Dann. Pause. Entgegen TJs Ansicht werden wir jetzt die Cache-Wartung des Caches der Holden nicht einspielen. Wir heben uns das für die nächste Episode auf, denn erwartungsgemäß wird sich in der Szene nicht so viel tun, dass wir ausreichend Material für eine ansonsten interessante Folge hätten. Stattdessen wählen wir ein anderes Thema. Kommen wir zur Geocaching-Filmkritik. Er hat es wieder getan. Unser Geocache-Videografeur bzw. sein Sohn fand eine Dose in einem hohlen Baum. Reingeguckt, den Stift ignoriert, dafür die beiden bekannten Stempel aus dem Umhängetäschchen gezückt und ins Logbuch gedrückt. Es gibt zwar All-in-One-Stempel mit Namen und Datum, aber was weiß ich schon. Da es kein Mikro ist, egal. Ein Stück Rinde vor und schon geht's weiter. Cache 1 ist im Sack und das Auto auf Zack. An Lokation 2 kreuzt ein Eichhörnchen den Weg der Protagonisten. Der Versuch, es auf digitale Medien zu bannen, scheitert jedoch an Findig- und Stealth-Fähigkeit der Baumratte. Rein geht es in den Wald vorbei an einer umgefallenen Wildfütterung und Fragmenten einer roten Bank. Er nennt es Wald, ich nenne es Wildwuchs. Fund 2 stellt ein mittels Draht über einen Ast gehängtes Vogelhäuschen dar. In der Box Kugelschreiber und Logbuch. Stempel, Stempel, Dose zu, rein ins Häuschen, Klappe zu. Cache 3. Ein Leitplanken-Cache an der Seitenleitplanke über einem Doppelgleis der Bahn. Bedauerlicherweise ist das Logbuch voll. Selbst Vorlogger haben schon einen Zettel hineingelegt. In schneller Folge wechseln Überlegungen wie eigener Zettel oder Fotolog ab. Entschieden wird sich jedoch, das Deckblatt zu stempeln. Zweimal, wie immer, Dose 4. Ein Parkplatz an einer stark befahrenen Straße. Eine ehemalige Notrufsäule ist nicht mehr da und der Wald fiel der Abholzung anheim. Ein mysteriöser Deckel verspricht einen Fund und schon ist die Dose gefunden. Lokstreifen werden gestempelt und vor fragwürdiger Musikunterlegung wird alles wieder zusammengefrickelt. Dose 5. Ein Aussichtsturm in Form eines Leuchtturms steht in der Nähe und nach etwas Suche wird der Cache in seiner Halterung am Fundament eines Gebäudes entdeckt. ein Stück Metallrohr mit eben solchen Schraubdeckeln, das verpönte Rohrbombendesign in Paddlinggröße. Quietschend löst sich der Deckel und hervor kommt ein feuchtes Logbuch. Zweimal stempeln und zusammenfrickeln, dann wird der Leuchtturm besucht. Hinauf geht es auf einer Holzstufentreppe mit Metallgestell zur plexiverglasten Aussichtsplattform mit Außenbalustrade. Hechelnd wird die Aussicht präsentiert. Wangen, Bodensee und Berge, also irgendwo am Horizont, und damit endet dieses Video. Nicht jedoch diese Episode, denn in den letzten Episoden stellte ich die Frage, wer mag denn Zweiraumbulli sein? Die Rätsellösung wurde veröffentlicht. Am 1. Mai gegen 12.10 Uhr. Zweiraumbulli sind Bini Monsa und Ulf. Sie sind seit Oktober 2020 Reviewer und verstärken das Nord-Reviewer-Team. Auch freuen sie sich, uns und andere Cacher auf diversen kleinen und großen Events persönlich treffen zu können. Ja, Bini Monsa und Ulf, ich freue mich auch. Und der TJ selbstverständlich. Vielleicht im Oktober. Das wäre doch mal was. Oben im Norden. Und mit dieser Bombensensation endet diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen, Episode 44. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gerne per Audio, E-Mail oder via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.